Liebe Belegschaft von Eisenbart und Meisendraht, euer CEO hat mir einen Posten im Aufsichtsrat angeboten und mich darum gebeten, das Qualitätsmanagement dieses Audiomagazins oder Podcasts oder was zu übernehmen. Um den Börsenwert der heutigen Folge nach oben zu treiben, habe ich ein Gedicht geschrieben und mich inspirieren lassen von Friedrich dem Großen, Bundeskanzler Merz. Es trägt den Titel Aktien für alle. Aktien für alle. Wir alle sollten Aktien haben und uns an Kursgewinnen laben, sagt Friedrich Merz, der hat's kapiert und all sein Geld schon investiert. Drum legt euch Aktien ins Depot, auf lange Sicht kaum Risiko und Dividenden gibt's dazu. Warum machst das denn nicht auch du? Ach stimmt, jetzt fällt's mir wieder ein, wer reich sein will, muss reich schon sein. Und ihr habt leider nichts geerbt, weshalb ihr ohne Aktien sterbt.